Vor 80 Jahren, am 24. März 1903, wurde in Bremerhaven Adolf Butenandt geboren. Aus diesem Anlass bringen wir heute im Forum der Wissenschaft ein Porträt des 80-jährigen Nobelpreisträgers, der wesentliche Grundlagen der heutigen Biochemie untersucht und erforscht hat. Autor ist Rüdiger Schwerthöfer. Hören Sie nun Adolf Butenandt, Chemische Grundlagen des Lebens. Wie kaum ein Forscher vor ihm hat Professor Adolf Butenandt verbindend auf Chemie, Biologie und die Medizin gewirkt. Wissenschaftsdisziplinen, die ihm grundlegende Erkenntnisse und Fortschritte zu verdanken haben. Ausgangspunkt all seiner wissenschaftlichen Arbeiten war das Bemühen, biologische Vorgänge chemisch zu untersuchen. Das Leben und Wirken Adolf Butenandts ist heute bereits Wissenschaftsgeschichte. Er gilt als einer der Väter der biologischen Chemie, der Vorläuferin der modernen Biochemie. Sein Leben ist aber gleichzeitig auch ein Stück jüngster deutscher Zeitgeschichte. In der Weimarer Zeit studierte und wirkte Adolf Butenandt in Marburg und Göttingen. Während des Dritten Reiches forschte er zunächst in der freien Stadt Danzig. 1937 kam er nach Berlin, von wo aus ihn der Krieg 1944 nach Tübingen verschlug. Hier in Tübingen und ab 1956 in München beteiligte er sich entscheidend am Wiederaufbau des wissenschaftlichen Lebens an den Hochschulen der Bundesrepublik. Dafür setzte der im In- und Ausland viel Geehrte seinen Ruf und seine ganze Tatkraft ein. Von 1960 bis 1972 stand Adolf Butenandt an der Spitze der Max-Planck-Gesellschaft, der in dieser Zeit ein ungeahnter Höhenflug beschieden war. Begonnen hatte die wissenschaftliche Laufbahn Adolf Butenandts in seiner Heimatstadt Bremerhaven, wo er heute vor 80 Jahren geboren wurde und später zur Schule ging. Der junge Butenandt interessierte sich für alles, was um ihn herum lebte. Er richtete sich schon sehr früh ein Herbarium ein und sammelte Schmetterlinge und Käfer. In der elterlichen Bodenkammer führte er die ersten chemischen Experimente durch, sodass er schon mit vielen Kenntnissen ausgestattet war, als er 1921 Student in Marburg wurde. Das heißt, Sie hätten schon in den ersten Semestern Ihres Studiums in Marburg mit nur 18, 19 Jahren die sehr klare Zielvorstellung gewonnen, sich in besonderer Weise der biologischen Chemie widmen zu wollen, einer Disziplin, die es ja als solche damals noch überhaupt nicht an der Universität gab. Welche Erkenntnisse waren es, die zu jenem frühen Zeitpunkt eine Synthese von Chemie und Biologie nahelegten? Es waren wohl keine Erkenntnisse, es war eben die Liebe zu beiden Fächern, zur Chemie sowohl wie zur Biologie. Im Anfang habe ich mich ganz der Chemie und der dazu nötigen Nebenfächern gewidmet. Und nach dem ersten Verbandsexamen, wie man damals das heutige Vordiplomexamen nannte, habe ich dann angefangen, biologische Vorlesungen zu hören, die mich dann auch außerordentlich begeistert haben. Ich fand in dem damaligen Professor der Zoologie, Eugen Korschelt, in Marburg einen großen Förderer. Er hat mir die Möglichkeit gegeben, obwohl ich ja fast den ganzen Tag durch die chemischen Experimente beansprucht war im chemischen Institut, doch in seinem Institut auch biologisch zu arbeiten, an fortgeschrittenen Kursen teilzunehmen und auch außerhalb der eigentlichen Unterrichtszeit zu arbeiten. Eugen Korschelt verdanke ich eine ganz wichtige Erfahrung. Er hat mir, als er mich eines Abends noch im Institut am Mikroskop sitzen sah, gesagt, lieber junger Freund, ich freue mich, dass Sie so fleißig sich der Biologie widmen, aber von Haus aus sind Sie ja eigentlich Chemiker. Achten Sie darauf, dass in Ihrem späteren Leben nicht die Chemiker Sie als guten Biologen und die Biologen als guten Chemiker bezeichnen. An dieses Wort habe ich mich durch mein ganzes Leben erinnert. Von Marburg an der Lahn ging es ja nach 3 Jahren weiter nach Göttingen. Im Rückblick auf Ihr Leben betonen Sie, wie wichtig und wertvoll die Jahre in Göttingen, wo Sie ja studierten, promovierten und sich sehr bald auch habilitierten, für Ihre spätere wissenschaftliche Laufbahn gewesen sind. Was machte damals eigentlich den Reiz und die besondere Anziehungskraft Göttingens in Deutschland aus? Göttingen war damals zweifellos die Hochburg der Naturwissenschaften und der Mathematik. Man hat sogar gesagt, es sei das mathematische Zentrum der Welt gewesen. Ich könnte sehr viele Namen nennen von ganz bedeutenden Gelehrten, die damals in Göttingen lehrten und die Anziehungskraft, wie Sie sagen, ausübten. Die Mathematiker, der Hafid Hilbert lebte noch, Felix Klein, Landau, dann die Physiker Born, Frank und Pohl, die Chemiker Zsigmondy, Tammann, Adolf Windaus und die Biologen Alfred Kühn und Fritz von Wettstein. Alfred Kühn wurde mein hauptbiologischer Lehrer. Später haben wir viele Arbeiten gemeinsam durchgeführt. Er wurde mir zum Freund. Mein eigentlicher Lehrer, der durch mein ganzes Leben mein Vorbild geblieben ist, war der organische Chemiker Adolf Windaus. Die Studenten hatten ja damals die unerhört schöne Möglichkeit zu wechseln und vor allen Dingen sich ihren Lehrer zu suchen. Und ich meine, das sei mit das Wichtigste für einen angehenden Forscher, dass er den richtigen Lehrer findet. In der damaligen Fachliteratur waren ja erst einige wenige Hormone bekannt oder gar in reiner Form hergestellt worden. Was veranlasste Sie, Ihre Forschungsarbeiten so zielsicher auf die Keimdrüsenhormone, die ja nur kurze Zeit später ihren Weltruhm begründen sollten, zu konzentrieren? Es war die Zeit, da die Bearbeitung der Hormone und der Vitamine den Hauptinhalt der biologischen Chemie bildeten. Und ich interessierte mich insbesondere für biologisch hochaktive Naturprodukte, die zu den Regulatoren des Lebens gehörten. Darum habe ich schon, als ich zu Professor Windaus ging und ihn um ein Thema für meine Promotionsarbeit bat, angedeutet, dass ich am liebsten über Stoffe wie Hormone, Vitamine arbeiten würde. Und in der Tat war meine erste Doktorarbeit oder das Thema bei der ersten Doktorarbeit aus dem Hormongebiet entnommen, denn er schlug mir vor, über das Thyroxin, das Hormon der Schilddrüse, zu arbeiten, das schon kristallisiert gewonnen war, dessen Konstitution man aber nicht kannte. Ich habe ein halbes Jahr darüber gearbeitet und dann erschien eines Tages im englischen Journal für biologische Chemie die großartige Arbeit von Harrington und Barger, in der die Konstitution und die Synthese des Thyroxins beschrieben war. Damit war der erste Teil meiner Doktorarbeit natürlich nicht mehr für die Promotion verwendbar und ich musste ein neues Thema suchen. Das führte dann zur Bearbeitung des Rotenons und als die Doktorarbeit hinter mir lag, war es Adolf Windaus, der mir vorschlug, mich doch mal zu orientieren, ob nicht das Follikelhormon der Frau, das Sexualhormon der Frau, ein gutes neues Thema sei, denn er habe den Eindruck gewonnen, dass die Zeit reif sei zur chemischen Bearbeitung dieses Hormons. An der Arbeit zur Reihendarstellung des Östrogen war auch Erika von Ziegner, später ihre Gattin, beteiligt. Eheschließungen zwischen den weiblichen und männlichen Mitgliedern des Butenandtschen Arbeitskreises blieben auch in der Folge kein Einzelfall. Hatte die Tatsache, einen interessierten und fachverständigen Lebenspartner zu haben, besondere Auswirkungen auf ihr späteres Leben als Forscher? Ganz selbstverständlich. Es ist doch sicher, dass es ein sehr förderndes Element ist, wenn die Ehefrau teilhaben kann an den Arbeiten ihres Mannes. Nicht nur, dass er ihm erzählen kann, was sich ereignet hat, vor allen Dingen aber hat sie Verständnis gezeigt für die großen Anforderungen, die ein Leben als Gelehrter stellt an Zeit. Es war ja eine Zeit, wo man den Begriff der begrenzten Arbeitszeit, der Freizeit, des freien Wochenendes und so weiter nicht kannte. Und es ist, glaube ich, für einen wirklichen Forscher auch heute noch so, dass er sehr viel Zeit für seine Arbeit zur Verfügung haben muss und vielleicht gezwungen wird, hier und da Frau und Familie zu vernachlässigen. Die Forschungen über Sexualhormone kamen selbst für heutige Verhältnisse außerordentlich rasch ans Ziel. 1929 wurde das Östron, das erste weibliche Sexualhormon, isoliert, wenig später das Pregnadiol. 1931 folgte das Androsteron, das erste männliche Sexualhormon, und 1934 das Gelbkörperhormon Progesteron. Ohne die Mithilfe der chemischen Industrie hätte Butenandt ein solches Thema freilich nicht aufgreifen können. Er erwähnt deshalb besonders häufig die Hilfe von Walter Schöller, dem wissenschaftlichen Leiter der Schering-Kahlbaum AG. Tausende von Litern Schwangerharren waren beispielsweise nötig, um kleine wägbare Mengen des weiblichen Sexualhormons Östron zu erhalten. Aus 25.000 Litern Männerharren wurden etwa 15 Milligramm Androsteron gewonnen und 50.000 Schweineovarien wurden aufgearbeitet, um 20 Milligramm des Schwangerschaftshormons Progesteron zu isolieren. Im Jahre 1933 erhielten sie mit nur 30 Jahren den Ruf auf den ordentlichen Lehrstuhl an der Technischen Hochschule in Danzig. Wie alle Chronisten in der Rückschau bestätigen, sollten das im wissenschaftlichen Bereich Jahre fruchtbarster Entwicklung werden. Wie empfanden Sie aber die politische Atmosphäre in Danzig jener Jahre? Danzig war ja eine freie Stadt. Als rein deutsche Stadt in der Geschichte und in der Bevölkerung konnte man sich nicht erlauben, es in den neu gegründeten Staat Polen nach dem Ersten Weltkrieg einzugliedern. Es lag aber in Polen und wurde daher zu einer freien Stadt erklärt, mit eigener Verfassung, unter dem Schutz des Völkerbundes. In Danzig lebte ein Völkerbundskommissar, der auf die Einhaltung der Verfassung achten musste. Man kam vom Reich, wie man damals sagte, nach Danzig durch eine Transitstraße, wie es heute zwischen der Bundesrepublik und West-Berlin etwa der Fall ist. Danzig lag im polnischen Zollgebiet. Das war eigentlich die einzige Schwierigkeit, die man hatte, was das normale Leben angeht. Wenn Sie nach den politischen Verhältnissen fragen, denken Sie vielleicht auch daran, wie sich der Nationalsozialismus in Danzig gezeigt hat. Ich bekam 1933 den Ruf nach Danzig noch zu einer Zeit, als in Danzig noch keine nationalsozialistische Regierung bestand. Aber als ich übersiedelte, war auch dort bereits die Mehrheit durch die Nationalsozialistische Partei Danzigs erzielt. Aber während der 3 Jahre, die ich in Danzig war, habe ich doch die Zeit erlebt, in der sich der Nationalsozialismus in Danzig mit allen anderen politischen Richtungen auseinandersetzen musste, denn die besondere Verfassung der Stadt verbot es ja, etwa die Sozialdemokraten, andere Parteien zu verbieten. Wir hatten mehrere Zeitungen. Und wenn die Nationalsozialisten auch später die Mehrheit im Danziger Parlament hatten, so waren doch die anderen Parteien noch da. Dadurch ist die politische Situation eine ganz besondere gewesen. Und wie sich eigentlich der Nationalsozialismus im Reich entwickelte, habe ich mit einer gewissen Verspätung erst erlebt, als ich 36 ins Reich zurückkehrte. Alle Mitarbeiter von damals reden, auf Danzig angesprochen, von einer auch im persönlichen Bereich unermesslich glücklichen Zeit. Es wurde einerseits hart und aufopferungsvoll gearbeitet, andererseits aber kam man offensichtlich Spaß, Sport, vor allem aber die Geselligkeit nie zu kurz. Konnte man damals als junger Wissenschaftler unbeschwerter sein als heute? Ja, das konnte man sicher. und Danzig war in jeder Hinsicht ganz besonders schön. Ich habe sehr viel von der Welt gesehen und bin noch heute der Meinung, dass Danzig die allerschönste Stadt gewesen ist, die ich je kennenlernte. Auch die Umgebung, Wälder, Berge, man konnte herrlich reiten. Das Reiten gehörte seit der Danziger Zeit zu meinen Hobbys. Im Winter konnte man Skifahren, im Sommer hatte man die herrlichen Bäder, die Ausflüge, die auch leicht waren, rüber nach Ostpreußen und so weiter. Es war eine ganz herrliche Umgebung. Und wir waren unbeschwerter, weil man das heute so viel zitierte Problem der Verantwortung des Wissenschaftlers gegenüber der Allgemeinheit noch nicht kannte. Uns machte die Arbeit an unseren Problemen Freude und wir lebten dieser Freude und hatten auch genügend Zeit, uns den Schönheiten der Danziger Umgebung hinzugeben. Im Jahre 1935 erhielt Adolf Butenandt einen ebenso verlockenden wie wissenschaftlich reizvollen Ruf an die renommierte Bostoner Harvard-Universität. Butenandt wollte aber in Deutschland bleiben. Seine Kinder sollten hier aufwachsen. Er entschloss sich deshalb, den Ruf in die Vereinigten Staaten abzulehnen. Ein Jahr später nahm er dann einen anderen Ruf an, an das Kaiser-Wilhelm-Institut für Biochemie in Berlin-Dahlem. Dass ich später nach Berlin gegangen bin, lag einmal daran, dass ein Ruf in die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft wohl das Schönste war, was einem jungen Wissenschaftler überhaupt geboten werden konnte. Die Freiheit, die man als Forscher in der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft hatte, ist in der ganzen Welt einmalig gewesen. Aber auch daran, dass die Technische Hochschule Danzig immer als gefährdet galt, denn es verstummte nicht das Gerücht, dass die Technische Hochschule Danzig, die vom Reich unterhalten werden musste, aufgelöst werden sollte, zugunsten der Stationierung stärkerer Wehrmachtsteile in Danzig. Darum war es eigentlich für mich aus diesen beiden Gründen ganz selbstverständlich, dass ich zwar schweren Herzens, aber trotzdem freudig nach Berlin an das Kaiser-Wilhelm-Institut für Biochemie ging. Hier in Berlin griffen Sie dann eine Reihe neuer Probleme auf. Sie stießen mehr als nur einmal in wissenschaftliches Neuland vor. So bearbeiteten Sie beispielsweise Fragen der Krebsforschung, beschäftigten sich mit Genwirkstoffen und Hormonen der Insekten und gründeten, auch dies war für Deutschland, glaube ich, neu, eine Arbeitsgruppe für Virusforschung an Ihrem Institut. Gab es so etwas wie ein übergreifendes Konzept, eine große Leitlinie bei dieser an sich so ungeheuer vielfältigen Themenwahl? Ja, interessiert hat mich immer das Stoffliche an biologisch hochaktiven Substanzen der Natur. Naturstoffchemie im Sinne der Konstitutionsermittlung von Verbindungen, die im lebenden Organismus eine besondere physiologische Aufgabe haben. Das ist eigentlich die Leitlinie, die mich immer verfolgt hat. Im Jahre 1939 wurde Ihnen der Nobelpreis für Chemie zuerkannt. Wie haben Sie die Nachricht damals empfangen? Was war Ihre erste Reaktion? Ahnten Sie schon vorher etwas über die bevorstehende Preisverleihung? Nein, sie kam völlig überraschend. Es war am 10. November 1939. Ich kam morgens wie täglich von einem Ausritt nach Hause und fand ein Telegramm vor aus Stockholm, dass mir der Nobelpreis für Chemie zuerkannt worden war. Ich war aufs Äußerste überrascht, natürlich hoch erfreut, aber auch betroffen, weil ich kommende Komplikationen voraussah. Die Entgegennahme des Nobelpreises wurde Ihnen ja damals untersagt. Man zwang Sie, den Preis abzulehnen. Wie hat man damals Ihnen gegenüber diese Maßnahme eigentlich begründet? Es bedurfte keiner Begründung mehr, denn es war durch einen Beschluss des damaligen Reichstags in der Krolloper schon im Jahre 1937 ein Gesetz erlassen, nachdem es deutschen Staatsbürgern verboten war, einen Nobelpreis anzunehmen. Dieses Gesetz ist eingebracht worden, nachdem Ossietzky den Nobelpreis für den Frieden von Oslo erhalten hatte, als Ossietzky in einem Konzentrationslager in Deutschland war. Nachdem dieses Gesetz vorlag, musste man also damit rechnen, dass es angewendet wurde. Sehr bald, nachdem ich dieses Telegramm gelesen hatte, schon am Morgen, kam ein Anruf aus dem Auswärtigen Amt. Es war ja zu Beginn des Krieges und alle Post wurde natürlich zensiert. Man wusste Bescheid, dass ich dieses Telegramm bekommen habe und man warnte mich im Hinblick auf die gesetzliche Situation, darauf zu antworten, ohne eine Rücksprache mit Herrn im Auswärtigen Amt geführt zu haben. Als Adolf Butenandt 1937 nach Berlin-Dahlem gekommen war, schien er sich und seinen Mitarbeitern auf Jahre hinaus die besten Arbeitsbedingungen gesichert zu haben. Der eben 34-Jährige entwickelte ein durch seine Vielfalt bestechendes wissenschaftliches Programm. Mit einem alten Bekannten aus Göttinger Tagen kam es zu einer jahrewährenden fruchtbaren Zusammenarbeit mit dem Biologen Alfred Kühn, der 1937 ebenfalls Direktor eines Kaiser-Wilhelm-Instituts geworden war. Peter Carlsson, Butenandt-Schüler und heute selbst Professor für physiologische Chemie im hessischen Marburg, war 1940 dem Butenandtschen Arbeitskreis als junger Doktorand beigetreten. Er sollte ihm für ein Vierteljahrhundert angehören. Ihn fragten wir nach seinen ersten Jahren am Dahlemer Institut, an dem so viele Problemkreise bearbeitet wurden. Obwohl durch den Krieg die Zahl der Mitarbeiter sehr viel kleiner geworden war als Ende der 30er Jahre, waren doch eine ganze Reihe von Arbeitsgruppen da. Ich erinnere mich besonders gut an Herrn Friedrich Frexer, der über Krebsprobleme arbeitete, und an Gerhard Schramm, der die Abteilung für Virusforschung hatte. Diese Abteilung für Virusforschung hat Butenandt eingerichtet, als 1935 Stanley die Kristallisation des Tabakmosaikvirus veröffentlichte. Da schien ihm das Problem für die chemische Bearbeitung reif und er war überzeugt davon, dass man aus der chemischen und biochemischen Bearbeitung der Viren große Schlüsse auf Fundamentalprozesse des Lebens ziehen könnte. Es war damals schon anzunehmen, dass die Viren sehr gute Modelle für die Erbfaktoren oder Gene sein würden und unter diesem Aspekt hat er seinen Mitarbeiter Schramm ermutigt, in die Virusforschung experimentell einzusteigen und hat ihm den Aufenthalt in Schweden ermöglicht für ein halbes Jahr, um bei Svedberg die Technik der Ultrazentrifugierung zu erlernen. Die Forschungstätigkeit im Butenandtschen Arbeitskreis verlief auch weiterhin äußerst erfolgreich, bis dann die Kriegsereignisse schließlich auch Berlin in Mitleidenschaft zogen und die Aktivitäten zunehmend erschwerten. Peter Carlsson erinnert sich an jene Jahre. Es lag nicht so sehr daran, dass uns wichtige Chemikalien oder dergleichen fehlten, sondern wir hatten vor allem unter den Auswirkungen des Luftkriegs, der Luftangriffe, zu leiden. Nicht selten kam man morgens ins Labor und durch Fliegerbomben waren sämtliche Scheiben zersplittert, und man musste seinen Arbeitsplatz erst einmal von den Glasscherben reinigen und gegebenenfalls auch die Fenstergläser ersetzen durch irgendwelche Kunststoffmaterialien. Es war deshalb eine strenge Regel, dass alle wichtigen Präparate abends in den Keller getragen werden mussten, ebenso wie die Protokolle, damit durch solche Zufälle oder Unfälle nichts zu Schaden kam. Einmal fielen auf das Gelände des Instituts auch Brandbomben, eine sehr gefürchtete Sache für chemische Laboratorien, wo sehr viel brennbare Lösungsmittel herumstehen. Von den 8 Bomben fielen 7 in den Rasen. die achte in das Haus, in dem unsere Lösungsmittel aufbewahrt wurden. Aber diese Bombe durchschlug, bevor sie zündete, zunächst einmal einen Ballon mit Tetrachlorkohlenstoff, einer Substanz, die auch zum Feuerlöschen dient, und hat sich deshalb, nachdem sie zündete, gleich selbst gelöscht. Dicht daneben war ein großes Gefäß mit hochexplosivem Äther, das aber nur etwas zerbeult war und nicht, glücklicherweise nicht angefangen hat zu brennen. Die kriegsbedingte Evakuierung vieler Kaiser-Wilhelm-Institute aus Berlin brachte auch den Butenandschen Arbeitskreis 1944 nach Tübingen, das vom Krieg vergleichsweise wenig abbekommen hatte und die Wissenschaftler überaus freundlich aufnahm. Peter Carlsson erinnert sich an die schwierige Aussiedlung der Wissenschaftler aus der Reichshauptstadt, die der Chef nach vielen Beratungen und schlaflosen Nächten beschlossen hatte. Fast aber wäre noch ein Telegramm zum Stolperstein geworden, das Adolf Butenandt an den Tübinger Vortrupp sandte und dessen Wortlaut den Überwachungsorganen auf der Post seltsam chiffriert vorkommen musste. 1944 waren die Verhältnisse in Berlin so schlimm geworden, dass auch andere Arbeitsgruppen übersiedeln mussten. Butenandt telegrafierte nach Tübingen, Pilze und Insekten übersiedeln sofort. Es kam dann eine Rückfrage von der Post, ob der Text wirklich so lauten sollte, Pilze und Insekten. Darunter konnte sich das Mädchen auf der Post offenbar gar nichts vorstellen. Sobald alle Butenandschen Arbeitsgruppen wohlbehalten in Tübingen angekommen waren, begann für sie wieder der gewohnte Alltag. Es wurde trotz äußerst knapper Mittel und der Unsicherheit, die das nahende Kriegsende bereithielt, geforscht. Man saß in Seminaren beisammen und diskutierte die wenigen Ergebnisse, aber man war beschäftigt. So half man sich über die schlimme Zeit hinweg. In den letzten Kriegswochen gab es dann aber noch einmal gehörige Aufregung. 1945 näherten sich die französischen Truppen Tübingen und die Verhältnisse wurden auch im Schwabenländle, das bisher vom Krieg weitgehend verschont war, ungemütlich. Die Mitarbeiter von Butenandt wohnten meist außerhalb in einem kleinen Dorf, 7 Kilometer von Tübingen, mit dem schönen Namen Kirchentellinsfurt, und mussten jeden Tag nach Tübingen hineinfahren. Sie wurden in Kirchentellinsfurt zum Volkssturmdienst herangezogen und wir haben manche Nacht die Brücke, die kleine Eisenbahnbrücke, eine völlig unwichtige Brücke, mit Karabinern bewacht, obwohl sicher niemand diese Brücke in die Luft sprengen wollte. Butenandt war gar nicht dafür, dass seine Mitarbeiter in der letzten Phase des Krieges im Volkssturm verheizt wurden. Er hatte eine heftige Auseinandersetzung mit dem Ortsgruppenführer von Tübingen, die ich natürlich nur vom Hörensagen kenne. Butenandt bestand darauf, dass es viel wichtiger sei, diese jungen Wissenschaftler zu erhalten für den Wiederaufbau Deutschlands nach Beendigung des Hitlerreiches. Er gab deshalb auch Anweisung, dass alle diejenigen männlichen Mitglieder des Arbeitskreises, die in Kirchentellinsfurt wohnten, in der letzten Nacht vor dem Einmarsch der Franzosen in Tübingen blieben und in den Instituten schliefen, auf notdürftigen Lagern, damit der Arbeitskreis beim Einmarsch der Franzosen zusammen war. In die erste Tübinger Zeit fällt auch eine Reihe von Entscheidungen, die für die Zukunft der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft von entscheidender Bedeutung werden sollten. Maßgeblichen Anteil daran hatte der damalige Regierungschef von Württemberg-Hohenzollern, der spätere Bundestagsvizepräsident Carlo Schmidt, den eine lang anhaltende Freundschaft mit Adolf Butenandt verband. Nach Kriegsende existierte die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft praktisch nicht mehr. Die verfügbaren Geldmittel aller Institute waren erschöpft. Auf die Rolle Carlo Schmidts angesprochen, erinnert sich Adolf Butenandt. Da hat sich in der Tat Professor Carlo Schmidt oder Staatsrat Carlo Schmidt, wie man ihn nannte, große Verdienste erworben um den Bestand unserer Institute. Er hat als der erste Etat des Landes Südwürttemberg-Hohenzollern aufgestellt wurde, dafür gesorgt, dass in den Etat eine Summe eingesetzt wurde unter dem Titel Zuschuss zum Etat der nach hier verlagerten Kaiser-Wilhelm-Institute. Das war sehr geschickt und es drückte sogleich aus, dass die Regierung nicht wollte, dass wir etwa vereinnahmt wurden durch das Land oder durch die Universität, sondern unsere Selbstständigkeit wurde anerkannt. Obwohl wir keinen Etat hatten, bekamen wir einen Zuschuss zu diesem Etat. Carlo Schmid kannte die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft. Er war selbst in ihr tätig gewesen. Außerdem war sein Einfluss als Sohn einer französischen Mutter und eines deutschen Vaters sehr groß bei der französischen Besatzungsmacht. Er galt als persona grata und hat außerordentlich viel für den Wiederaufbau dieses Teiles der späteren Bundesrepublik getan. In Tübingen, wo Sie sehr bald ja auch einen ordentlichen Lehrstuhl übernehmen sollten, erreichte Sie auch ein Ruf der Universität Basel. Was bewegte Sie dazu, Deutschland in jenen Jahren nicht zu verlassen? Die Entscheidung war in der Tat sehr schwer, weil die Bedingungen, wissenschaftlich zu arbeiten, in Basel damals unvergleichlich viel besser waren. Aber wieder war es eigentlich derselbe Grund, der mich seinerzeit veranlasst hat, den Ruf nach Harvard abzulehnen. Ich wollte gerade in dieser für die Studenten so schweren Zeit diese nicht verlassen. Es hat ja nie wieder eine Studentenschaft gegeben, die so begeistert und unter Not und Kälte leidend den Vorlesungen und Praktika folgte. Diese Jugend war doch so missleitet worden, ihr Idealismus missbraucht worden und sie bedurfte der Hilfe, wie ich meinte, ihrer Lehrer. Das war der Hauptgrund. Es kam hinzu, dass Tübingen eine glanzvolle Zeit hatte. Viele Reformen sind von Tübingen ausgegangen. Wir hatten zum Beispiel den Dies Universitatis als Teil eines Studium Generale eingeführt. Professoren aller Fakultäten sprachen und alle speziellen Fachvorlesungen schwiegen. Es wurde das Leibniz-Kolleg für propädeutisches Studium eingeführt und so weiter. Beide Gründe waren wohl gleich maßgebend, dass ich mich doch entschloss, unter schwierigeren Bedingungen in Tübingen zu bleiben. Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg forderte sie die Schwedische Akademie der Wissenschaften auf, die Umstände der Preisablehnung von 1939 darzulegen. Als Ergebnis erkannte man ihnen den Nobelpreis nachträglich zu und überreichte ihnen dann Urkunde und Medaille 1949 in Frankfurt. Überraschte sie diese Wende? Nein, die Wende hat mich nicht überrascht. Es wurde ja sehr bald laut, unter welchen Umständen wir gezwungen wurden. Ich spreche von wir, es handelte sich um gleichzeitig drei Nobelpreisträger, Domag für Medizin, Richard Kuhn für Chemie und ich für Chemie, die betroffen waren. Und wir sind seinerzeit gezwungen worden, Briefe nach Stockholm zu senden, die nicht gerade unserem eigenen Stil entsprachen. Ich hatte aber schon einen Weg gefunden, um Freunde in Schweden über die tatsächlich vorliegenden Verhältnisse zu unterrichten. Und wir haben eigentlich darauf gewartet, dass man in Schweden diese uns auferzwungene Entscheidung korrigieren würde. Gewundert hat uns vielleicht nur, dass die Übergabe der Urkunde und der Medaille in sehr formloser Form in Frankfurt auf dem Konsulat erfolgt ist. Und etwas überrascht hat uns auch die Tatsache, dass man sich angesichts dieser ganz besonderen Situation doch an den Wortlaut der Nobel-Satzung gehalten hat dass das Geld, was mit dem Nobelpreis verbunden ist, nicht mehr ausgezahlt werden durfte, weil es nicht spätestens ein Jahr nach Verleihung des Preises abgeholt werden konnte. Mit dem Nobelpreis verbindet Adolf Butenandt dann aber auch sehr angenehme Erinnerungen. So gehörte er bereits wenige Jahre nach Kriegsende zu den ersten Teilnehmern der 1951 erstmals abgehaltenen Nobelpreisträgertagung in Lindau. Graf Bernadotte, auf dessen Initiative das Treffen zustande kam und der die Schirmherrschaft innehatte, weiß vom historischen Gründungstreffen zu berichten. Die erste Lindauer Tagung, also das erste Treffen der Nobelpreisträger in Lindau, war 1951. Wir waren natürlich sehr gespannt, wie viele Mediziner nun überhaupt kommen würden. Und wir waren hoch erfreut, als wir immerhin 6 Nobelpreisträger hatten und darunter auch gerade Adolf Butenandt. Er muss schon damals irgendwie ein Gespür gehabt haben, was aus der Lindauer Tagung heranwachsen könnte. Es hat sich ja auch gezeigt, dass er von 33 Tagungen, die wir inzwischen durchgeführt haben, nicht weniger als 23 besucht hat. Auf dieses erste Treffen der Nobelpreisträger geht auch die Entstehung der Maikäferrede zurück, die seither zum festen Bestandteil der Lindauer Tage zählt und an deren Ursprung sich Graf Bernadotte so erinnert. Die Maikäferrede, ja, das war so, das war schon im ersten Sommer 1951 also. Und nach dem sogenannten bayerischen Frühstück wollten die Fotografen ein paar gute Aufnahmen von den Preisträgern haben. Ich sollte auch dabei sein und so stellten wir uns auf einer kleinen Treppe. Und es war sehr feierlich und wir sahen wahrscheinlich furchtbar ernst aus. Ein Fotograf hat gewinkt und hat gesagt, hören Sie mal, also können Sie nicht ein bisschen freundlicher und lustiger aussehen? Und ich habe gedacht, hier muss ich was unternehmen. Schaute nach unten und da lag ein Maikäfer vor meinen Füßen. Den habe ich schnell aufgehoben und weil nun Professor Butenandt neben mir stand, habe ich ihm den Maikäfer gegeben und habe ihn gebeten, doch ein bisschen über den Maikäfer zu dozieren, vielleicht auch etwas über sein Liebesleben zu sagen. Er hat auch sofort angefangen. Es wurde ziemlich komisch, wir lachten alle und die Fotografen hatten ihre guten Bilder. So ist das weitergegangen. Wir haben die Maikäferrede immer dabei. Und ich wollte sie eigentlich vor einigen Jahren abschaffen, weil man sollte diese Dinge doch nicht überstrapazieren. Aber nein, die Nobelpreisträger wollten sie alle behalten und dabei blieb es. Und nicht nur das, sondern auch dadurch ist der Maikäfer zum Maskottchen der Lindauer Treffen der Nobelpreisträger geworden. Nur wenige Jahre später, 1953, erhielt Adolf Butenandt einen Ruf an die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Er erklärte sich zur Annahme unter der Bedingung bereit, dass auch das Max-Planck-Institut für Biochemie, wie sich das Butenandtsche Institut nach der Umwandlung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in die Max-Planck-Gesellschaft nannte, von Tübingen nach München übersiedle. Nach langen Verhandlungen willigte schließlich die bayerische Staatsregierung ein. München hatte den Nobelpreisträger Adolf Butenandt, das Max-Planck-Institut, eine neue Bleibe gefunden. Nach ihrem Umzug nach München gelingen in ihrem Arbeitskreis nochmals aufsehenerregende Erfolge, darunter auf dem Gebiet der Insektenbiochemie. Nach nahezu 20 Jahren intensiver Forschung stellt man 1959 das Bombicol, den Sexuallockstoff des Seidenspinnerweibchens, eines der ersten Pheromone, sicher. Fiel es eigentlich schwer, ein solch langwieriges wissenschaftliches Unternehmen durchzustehen? Selbst nach heutigen Maßstäben müssen sich daran doch etliche Doktorandenjahrgänge bei den langwierigen Arbeiten abgelöst haben. Nein, es fiel nicht schwer. Erstens muss man erkennen, dass es nicht das einzige Arbeitsgebiet war, auf dem meine Mitarbeiter und ich tätig waren, sondern nur eines unter anderem. Und zweitens, ist es ja nicht so gewesen, dass wir 20 Jahre ergebnislos gearbeitet haben, sondern es kam ein kleiner Fortschritt nach dem anderen und wir sahen, dass wir einmal das Ziel würden erreichen können. Und auf diesem Wege haben sich immer, wie es in der wissenschaftlichen Arbeit üblich ist, kleinere Probleme ergeben, die man bearbeiten konnte und die in sich ihren Erkenntniswert trugen. 1960 wurde Adolf Butenandt zum Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft gewählt. Er nahm das Amt mit der Bedingung an, in München bleiben zu können, damit er den Kontakt zu seinen Mitarbeitern und der Wissenschaft aufrechterhalten könne. Der Versuch, beides zu vereinbaren, fiel nicht leicht, und Butenandt äußerte einmal gesprächsweise, er habe nun den Beruf gewechselt. Sein Wechsel aus der Wissenschaft in die Wissenschaftspolitik sollte für die Max-Planck-Gesellschaft jedenfalls eine Zeit der Hochblüte werden. Es kommt zu zahlreichen Institutsneugründungen, die Großforschung beginnt Fuß zu fassen, so in Garching mit der Plasmaphysik, und selbst im strukturellen Wandel in der Leitung und im Aufbau der Max-Planck-Institute deutet sich ein klares Kontrastprogramm zur Hochschule an. Der Max-Planck-Gesellschaft stand Adolf Butenandt die volle Amtszeit von 12 Jahren vor. Sein Nachfolger im Amt, Professor Reimar Lüst, kennt seinen Vorgänger bereits aus der gemeinsamen Zeit im Präsidium der Gesellschaft und hat seinen Weg vom Wissenschaftler zum Wissenschaftspolitiker Schritt für Schritt mitverfolgt. Das Besondere an Adolf Butenandt ist ja wohl, dass er nicht nur einer der ganz Großen im Bereich der Wissenschaft war, durch seine großen Leistungen als Wissenschaftler, sondern dass er darüber hinaus in der Bundesrepublik auch eine der herausragendsten Erscheinungen im Bereich der Wissenschaftspolitik war. Er hat die Entwicklung der Wissenschaften und der Forschung in einer entscheidenden Phase in der Bundesrepublik nicht nur geprägt, sondern auch entscheidend mitbestimmt. Für die Max-Planck-Gesellschaft war er der zweite Präsident in der Nachkriegszeit nach Otto Hahn. Nachdem Otto Hahn die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in die Max-Planck-Gesellschaft überführt hatte, die versprengten Teile wieder gesammelt hatte, war es dann die große Aufgabe von Adolf Butenandt, den Ausbau dieser Gesellschaft voranzutreiben. Und dieses hat er in der großartigen Weise getan, indem die Gesellschaft während seiner Amtszeit nicht nur zahlenmäßig expandierte in einem geradezu unvorstellbaren Ausmaß, sondern dass ganz neue Wissenschaftsgebiete und auch neue wissenschaftspolitische Entscheidungen in der Max-Planck-Gesellschaft gefällt wurden. Wenn man sonst von Wissenschaftspolitik redet in unserem Land, dann muss man wissen, dass Adolf Butenandt, es war der ganz wesentlich überhaupt diesen Begriff, ich möchte nicht sagen Hof, aber politikfähig gemacht hat. Er war einer der maßgebenden Säulen der sogenannten Heiligen Allianz, die sich gruppierte um den Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft, den Vorsitzenden des Deutschen Wissenschaftsrats, dem Vorsitzenden der Westdeutschen Rektorenkonferenz und eben dem Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft. Ich habe ihn erlebt als Wissenschaftspolitiker in unmittelbarer Nähe, als Mitglied des beratenden Ausschusses für Forschungspolitik in Bonn in der Amtszeit von Stoltenberg als Forschungsminister, wo ich lernte, wie man präzise, harte Fragen an die Politiker stellt und auch schwierigen Problemen nicht ausweicht. Das wird manchmal jetzt vergessen, wenn man harte Auseinandersetzungen mit Politikern hat. Auch damals war es nötig, klar die Meinung zu sagen, und nicht umsonst war ja mal eine Überschrift in einer Zeitung, die da hieß Butenandts Zorn, wie es um die Finanzierung der Max-Planck-Gesellschaft ging. Kennzeichnend für Adolf Butenandts wissenschaftlichen Lebensweg war seine ständige Bereitschaft, sich allen interessanten und aktuellen Fragen und Problemen zu stellen. Schwierigkeiten und Hindernisse schreckten ihn dabei nur selten ab. Er setzte sich mit ihnen so lange auseinander, bis er einen Ansatzpunkt zu ihrer Lösung gefunden hatte. Adolf Butenandt hat über eine ganze Reihe von Fragen oft auch laut und für die Öffentlichkeit gut vernehmlich nachgedacht. Zu einigen davon, alle im breiten Spektrum zwischen der Wissenschaft und der Wissenschaftspolitik angesiedelt, nimmt er im abschließenden Teil unseres Gesprächs Stellung. Als junger Student in Göttingen stand vor allem die Erkenntnis, die naturwissenschaftliche Wahrheit und nicht in erster Linie Zweckbestimmung und die Frage nach der unmittelbaren Anwendung im Vordergrund Ihres Interesses. Welche Aufgaben hat die wissenschaftliche Forschung in Ihren Augen heute? Welchen Prioritäten sollte sie sich in der Gegenwart stellen? Die Wissenschaft insgesamt hat immer zwei Aufgaben. Die Erkenntnissuche will mir die wichtigste Aufgabe der wissenschaftlichen Forschung erscheinen. Die Grundlagenforschung halte ich von ganz großer Bedeutung, denn hier liegt überhaupt der Fortschritt der Forschung. Man muss also die Grundlagenforschung auf jeden Fall fördern. Daneben aber hat die Wissenschaft auch die Aufgabe, praktische Fragen des Lebens, die wichtig erscheinen, zu lösen. Es ist Aufgabe des Politikers, Probleme zu erkennen, die wissenschaftlich gelöst werden müssen und sie dem Wissenschaftler anzubieten. Man darf keinen Zwang auf die Wissenschaftler ausüben, nur dieses oder jenes zu machen, aber man kann ihre Hilfe erbitten. Und wenn sich ein Wissenschaftler für ein bestimmtes praktisches Problem interessiert, dann wird er es auch gern und freudig aufgreifen. Vielleicht noch einmal zurück zu Ihrer Studienzeit. In Göttingen Ihrer Studienzeit waren eine ganze Reihe exzellenter, weltberühmter Forscher, darunter auch einige Nobelpreisträger, tätig. Deutschland erlebte damals eine Zeit wissenschaftlicher Hochblüte. Nach dem Krieg erreichte Deutschland in den Naturwissenschaften wohl einen absoluten Leistungstiefstand. Wie sehen Sie den Rang der deutschen Forschung in der Welt heute? Man darf doch nicht vergessen, wie groß die Aderlässe gewesen sind, die Deutschland hat überstehen müssen. Zunächst kam der Exodus beim Einzug des Nationalsozialismus in Deutschland. Die Immigration der ersten Jahre im Nationalsozialismus haben der deutschen Wissenschaft einen irreparablen Schaden zugefügt. Dann kam der Krieg. Eine ganze Generation ist ausgelöscht worden. Nach dem Krieg kam die Entnazifizierung und dass viele junge Forscher in Deutschland keine Möglichkeit fanden, so gut zu arbeiten wie im Ausland und aus diesem Grunde uns verlassen haben. Ich habe es immer als ein Wunder empfunden, dass wir trotz dieser Aderlässe doch noch gute Forschung leisten. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat kürzlich eine sehr lobenswerte Untersuchung darüber angestellt, wie eigentlich unser Leistungsstand in der Forschung ist. Und da zeigt sich, dass wir uns doch nicht zu schämen brauchen. Es wird in Deutschland gute Arbeit geleistet und auf manchen Gebieten sind wir durchaus auch an der Spitze und in edlem Wettstreit mit dem Ausland. Sie haben früher schon sehr viel und auch sehr offen und freimütig über die oft ambivalenten Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung nachgedacht. Wie denken Sie heute darüber, zum Beispiel angesichts der ungeahnten Fortschritte in der Gentechnologie und der daraus erwachsenden ungeahnten Möglichkeit für den Wissenschaftler? Ich habe erfahren, dass jede wissenschaftliche Erkenntnis zwei Gesichter hat. Davon, glaube ich, gibt es gar keine Ausnahme. In meiner wissenschaftlichen Jugend war ich davon überzeugt, dass man unterscheiden könnte zwischen einer Arbeit, die nur zum Wohle der Menschheit durchgeführt und angewandt werden könne. Das ist nicht richtig. Wir müssen mit diesem Janusgesicht rechnen und daraus ergibt sich ja auch die Verantwortung des Wissenschaftlers gegenüber der Allgemeinheit, die wir am Anfang unseres Gespräches schon einmal erwähnt haben. Sie sind in Ihrer Zeit als aktiver Hochschullehrer, Wissenschaftler und auch als Wissenschaftspolitiker mit der Forderung angetreten, die Wissenschaft dürfe nie zum Spielball der Politik werden. Lässt sich dieser Anspruch heute noch aufrechterhalten. Ja, dieser Anspruch ist unabdingbar. Der Wissenschaftler muss selbst die Entscheidung treffen können, was er bearbeiten will. Denn nur dann wird er Erfolge haben. Er wird sich also das Thema selbst wählen müssen, und es ist ein Vorzug der deutschen Wissenschaft früher gewesen, dass diese Freiheit in der Themenwahl jedem Forscher ganz offen stand. Ich sagte eben schon, dass der Politiker die Aufgabe hat, auf Probleme, die er sieht, hinzuweisen und Wissenschaftler aufzufordern. Aber das darf nicht unter Zwang geschehen. Die Freiheit der Forschung muss unter allen Umständen erhalten bleiben, wenn man Erfolge erzielen will. Professor Butenan, ist der heute festzustellende Rückgang interdisziplinärer Zusammenarbeit, eine Zusammenarbeit, wie sie zum Beispiel in Berlin-Dahlem zwischen Ihnen und Alfred Kühn äußerst erfolgreich zustande kam, eigentlich eine unabänderliche Entwicklung? Beklagen Sie diese Entwicklung nicht ein wenig? Ich sehe das nicht so. Ich glaube nicht, dass die interdisziplinäre Zusammenarbeit abgenommen hat. Ich glaube im Gegenteil, dass sie auf vielen Gebieten zugenommen hat. Wir haben ja in der Biochemie der Max-Planck-Gesellschaft hier in München ein großes biochemisches Zentrum in Martinsried gebaut, in dem sehr viele verschiedene Disziplinen beheimatet sind, und die Zusammenarbeit ist außerordentlich gut. Man kann sie nicht erzwingen, aber man muss die Gelegenheit geben, sie finden zu können, und dann wird sie auch genutzt. Darf ich Ihnen eine andere kontroverse Frage stellen? Was halten Sie von der Auffassung, die immer häufiger zu hören ist, die Zeit der großen Forscher sei vorüber? Große Fortschritte in der Wissenschaft ließen sich heute nur noch im Team erzielen. Das halte ich für ganz falsch. Richtig ist, dass sich große Fortschritte in vielen Gebieten nur durch eine Teamarbeit erzielen lassen. Aber ich bin davon überzeugt, dass letzten Endes es immer ein Gelehrter ist, der den Ton und den Fortschritt bestimmt. Die biomedizinischen Durchbrüche des letzten Jahres, ich denke da zum Beispiel an die Ende 82 erfolgte erste Genimplantation bei Säugetieren oder an erste Genmanipulationen bei Menschen, haben in der Öffentlichkeit ja zum Teil zu einer leidenschaftlich bestrittenen Diskussion geführt. Wo sehen Sie die Grenzen der neuen Biowissenschaften, von denen so viel die Rede ist? Ich würde sagen, man darf nicht alles tun, was man tun kann. Und jeder Wissenschaftler steht in der Verantwortung, wenn er ein Problem aufgreift. Er muss sich fragen, ob er es tun darf, ob die Ehrfurcht vor dem Lebendigen es ihm gestattet, dieses oder jenes Experiment durchzuführen. Das sollte Maßstab sein. Im Forum der Wissenschaft brachten wir heute ein Porträt zum 80. Geburtstag des Nobelpreisträgers Adolf Butenandt. Autor war Rüdiger Schwerthöfer. Diese Sendung entstand in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk.